WDR 3. Forum Hörspiel. Meine Damen und Herren, zum 75. Geburtstag von Siegfried Lenz senden wir heute die Aussprache. Die Regie hat Heinz-Wilhelm Schwarz. So, wenn alle einen Platz... Vielleicht sollte man noch das Fenster dort hinten... Ja. Dankeschön. Kommen Sie doch nach vorn. Hier sind noch zwei Stühle frei. Ja, bitte. Ich hoffe, dass jetzt alle... Leider muss ich darauf bestehen, das Servieren während der Aussprache einzustellen. Ja. Gut, aber nur ausnahmsweise. Die Technik muss sich wohl bei jeder Gelegenheit in Erinnerung bringen. Ja, mir scheint, jetzt hat jeder oder... Ja, doch. Vielleicht sollten auch gleich die Rollos heruntergelassen werden, ja? Ja. Danke. Sie sind herzlich eingeladen, gleich in der Aussprache, nur dann ein, bitte ein bisschen lauter, ja. So, wenn nun alles sitzt, dann könnten wir eigentlich beginnen. Vorher muss ich jedoch noch etwas bekannt geben. Das gemeinsame Abendessen findet nicht um 20.30 Uhr, sondern bereits um 19.30 Uhr statt. Ja. Ich wollte bekannt geben, dass Dr. Blau, dessen Vortrag wir soeben gehört haben, für die Aussprache leider nicht zur Verfügung stehen kann. Ja, er muss bereits heute Abend in Flensburg und der letzte Bus geht, wie Sie alle wissen, um 17.10 Uhr. Ich wäre übrigens sehr dankbar, wenn man das Rauchen ein wenig einschränken könnte. Ja, bitte. Was ich sagen wollte, ein Gast sagte einmal, man erkennt ein Zentrum eben an den schlechten Verbindungen. Es ist bedauerlich, dass Dr. Blau nicht Gast unserer Akademie sein kann. Aber sein Bericht und seine Darstellung haben uns, wie ich hoffe und wie ich schon in der Pause hörte, ich meine, der Zündstoff ist nicht zu übersehen. Ich merke es Ihnen an, dass die Unruhe, die tiefe Besorgnis oder einfach nur der Widerspruch, denn darum haben wir uns hier zusammengesetzt, um uns auseinanderzusetzen. So, wenn jetzt alle, dann darf ich um Wortmeldungen bitten. Dr. Blau, meine ich, hat die Tatsachen deutlich vor uns ausgebreitet. Vielleicht wäre es nützlich, wenn jeder Sprecher vorher seinen Namen bekannt gibt. Wollten Sie? Na, ich... Niemand? Na ja. Will niemand etwas sagen? Hier, ja. Ja, bitte. Herr Christiansen. Ja, ich glaube, ohne Dr. Blau hat diese Aussprache wenig Sinn. Ist noch jemand dieser Ansicht? Ja, keiner von uns kennt doch die Ereignisse in Jagerby so genau wie er. Sie haben doch seinen Bericht gehört, das genügt. Moment, würden Sie freundlicherweise, wie ich schon bat, Ihren Namen sagen? Westphal. Ah, Herr Westphal. Und ich glaube, dass Dr. Blau gar nichts mehr sagen könnte, als er schon gesagt hat. Das, was sich zugetragen hat in der Stadt Jagerby. Ich meine, da lässt sich doch nichts hinzufügen. Nichts Neues. Ja, und, Moment, Dr. Blau hat am Ende seines Berichtes Jagerby ein Beispiel genannt, ein Modell. Da er den Bus um 17.10 Uhr nehmen musste, braucht er das ja nicht mehr zu begründen. Ne? Ja, dort unter Heizung bitte. Peter Puchel. Das wissen wir. In Ihrem Fall, Herr Puchel, wäre die Namensnennung wirklich nicht mehr nötig gewesen. Ja, ich halte es für nützlich, nicht wahr, mit aller Entschiedenheit festzustellen, dass der Bericht von Dr. Blau über die Vorfälle in Jagerby sehr wohl dazu ausreicht, Anlass nicht nur einer, sondern mehrerer Aussprachen zu sein. Ja. Es dürfte wohl kaum einen unter uns geben, den der Bericht dieses hervorragenden Wissenschaftlers gleichgültig ließe, nicht wahr? Dieser Bericht fordert von jedem Zuhörer Entscheidungen, sei es Zustimmung, sei es Protest. Nach seinen Darstellungen habe ich den Eindruck, dass wir alle Einwohner von Jagerby sind oder dass doch diese Stadt, nicht wahr, eines jeden Stadt sein könnte. Dr. Blau hat seinen Teil geleistet. Er hat uns ein Modell geschildert, in dem wir uns erkennen können. Ein Modell von weltläufiger Bedeutung, dem niemand ausweichen kann. Also, Moment, demnach halten Sie Jagerby also auch für ein Beispiel? Wir müssen uns damit abfinden, nicht wahr? Dass alles den Rang eines Beispiels erwerben kann. Um die Welt zu erkennen, dazu brauchen wir nicht die großen Themen, Gestalten und Schauplätze, die griechische Inselwelt, die römischen Arenen, nicht wahr? Was beispielhaft ist für die Welt, das kann sich in einem Bahnwärterhaus ereignen. Und deshalb können wir sagen, in der unscheinbaren Stadt Jagerby hat sich etwas Beispielhaftes ereignet. Darf ich mal nach Ihrem Alter fragen? Ja, wie bitte? Mich persönlich interessiert das. Herr Puchel ist Dozent an der Volkshochschule in Steenaspe. Ich bezweifle, dass Sie die Jahre vor dem Krieg und die Jahre während des Krieges aus persönlicher Anschauung kennen. Ihrem Alter nach könnten Sie diese Zeit kaum miterlebt haben. Seit wann spielt das eine Rolle? Ich meine, man muss wohl nicht erst nass werden, um das Recht zu haben, ein Wort über den Regen zu verlieren. Was Dr. Blau hier sagte, war doch nicht nur für Leute über 48 bestimmt. Ja, Gebi, meine Damen und Herren, darf ich bitte vorschlagen, dass wir uns an die Ereignisse in Jagebi halten. In dieser Stadt, nicht mehr als 80 Kilometer von hier entfernt, Sie alle haben dort umsteigen müssen, vielleicht haben Sie auch einen Blick auf den kleinen Hafen geworfen. Jagebi ist ein Zentrum der Krabbenfischerei. Es lebt von der Krabbenfischerei. Obwohl hier früher, noch vor 300 Jahren, die berühmten Walfänger... Ja, bitte. Hier. Schurich, mein Name, und damit nichts offen bleibt, Student, 24 Jahre. Herr Schurich, Student. Ich meine, es hat sich mal wieder gezeigt, was Jagebi betrifft. Da kann es nur eine Meinung geben. Da muss es nur eine Meinung geben. Eine Stadt in unserem Land, in dieser Zeit, unscheinbar, Krabbenfischerei, man lebt, man hält sich an die Spielregeln. Man hat den politischen Kostümwechsel mitgemacht, erfolgreich, Bürgermeister, Stadtrat. Es wird debattiert über den Bau einer neuen Mole zum Beispiel oder über die Ausschreibung eines Chefarztpostens. Und wo debattiert wird, da ist es gut, da kann man ruhig schlafen. Die Debatte gehört zu unserer politischen Überzeugung. Wir sind zufrieden, solange wir das Murmeln der Stimmen hören. Und wir fragen nicht, wer debattiert. Und auf einmal haben die anderen eine Idee. Das Ausland, die Amerikaner, die Fernsehgesellschaft SBS. Sie haben die Idee, einigen Millionen Amerikanern das Porträt einer deutschen Kleinstadt vorzuführen. Als Jubiläumssendung. 25 Jahre danach. Mit amerikanischen Augen. Ja, richtig. Und womöglich mit japanischen Objektiven. So wollen Sie ein Porträt entwerfen. In 8 Tagen. Und in der gleichen Zeit die Frage beantworten, ob das Misstrauen des Auslandes in die demokratische Stabilität unseres Landes zu Recht besteht. Und die Leute von der SBS, ohne Kenntnisse von der Krabbenfischerei natürlich, nehmen sich eine Landkarte von Schleswig-Holstein. Man wandert mit dem Zeigefinger über das meerumschlungene Land. Man hält inne und sagt nicht Jagebi, sondern Jagebi. Okay, let's take Jagebi. Eine Ungerechtigkeit. Und was geschieht? Nach der Darstellung von Dr. Blau kann es nur eine Meinung geben. In der Tiefe ist es dunkel bei uns. Dort wirken noch immer die alten Geister. Was wollen Sie damit eigentlich sagen? Frau Zesch-Igelhoff, bitte. Es freut mich, dass ich auch eine Dame zu Wort... Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Ja. Ich kenne Jagebi. Ich war dort beschäftigt als Bibliothekarin. Und ich möchte bestätigt als Bibliothekarin, ja. Die Stadt unterscheidet sich kaum von anderen Städten. Das ist es ja gerade. Ja, die Leser dort lesen die gleichen Bücher wie in anderen Kleinstädten. Sagen Sie uns das etwa zum Trost? Bitte, meine Herren, darf ich in aller Form... Ja, umso schlimmer für die anderen Kleinstädte. Also ohne Dr. Blau, das sagte ich, aber... Meine Herren, bitte, im Augenblick hat ich Frau Zesch-Igelhoff das... Ich bin eigentlich ja schon am Ende. Wenn man den Einwohnern von Jagebi einen Vorwurf machen muss, so den, dass sie hereingefallen sind. Und ich wähle absichtlich das Wort hereingefallen. Meine Verbindungen zu dieser Stadt sind auch heute noch vielfältig und daher... Heute Krabben, früher Walfang. Und daher weiß ich, was sich dort zugetragen hat. Der Bericht von Herrn Dr. Blau konnte mir nichts Neues geben. Ich wiederhole nur, die Einwohner von Jagebi sind hereingefallen. Und worauf? Das wissen Sie doch. Ich danke Ihnen, Frau Zesch. Auf die beiden Ausländer, die zudem noch Deserteure waren. Ich nehme an, Sie hat meine Vorrednerin gemeint, als Sie das Wort Reinfall hier einmal offen würden Sie, ausmachen. Moment, würden Sie uns bitte erst Ihren Namen sagen? Leitz. Herr Leitz. Leitz, Friedhelm. Ich stamme nicht aus Jagebi, doch ich hätte nichts dagegen, dort herzukommen. Ja, und würden stolz darauf sein. Zeigen Sie mir da doch eine kleine... Was? Nennen Sie mir eine amerikanische Kleinstadt, deren Bewohner vor nachweislich 400 Jahren eine außerordentliche Technik zur Erlegung des Wals entwickelt haben. Des größten lebenden Säugetiers. Die Leute von Jagebi konnten nichts dafür, dass sie reingefallen sind. Nur Gutgläubige können sich so täuschen lassen, zwei ausländischen Deserteuren auf den Leim zu gehen, die mit ihrer Geliebten oder, muss man sagen, Geliebtinnen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Jagebi erscheinen. Im Hotel Wildgans am Hafen, das beste Haus, gerade renoviert. Ich kenne es persönlich. Also wenn ich mich recht erinnere, sprach Dr. Blau von zwei Männern und einer Frau. Ja, eben, das spricht für sich. Ja. Haben Sie nicht Lust, das mal ein bisschen zu erläutern? Jetzt, bitte, jetzt spricht Herr Leitz. Uns ist jede Meinung wertvoll. Herr Buchel, ja, ich vergesse Sie nicht, Sie kommen gleich dran. Aber jetzt bitte, Herr Leitz. Ja, es gehört nun mal zu meiner Eigenart. Grundsätzlich zu sein, wer etwas verstehen will. Und wir wollen ja nicht verurteilen, sondern verstehen. Sehr richtig. Ja, der kann wohl nicht anders vorgehen. Hm. Lächeln Sie nur ruhig. Lächeln Sie ruhig. Ja. Mir macht das gar nichts aus. Ich bitte Sie nur, sich Folgendes vorzustellen. Da läuft im Hamburger Hafen ein Flugzeugträger ein. Gut, das nennt sich Freundschaftsbesuch. Die Besatzung erhält Landurlaub. Dagegen kann man nicht viel haben. Zwei dieser Seeleute kehren nicht an Bord zurück. Sie haben ein deutsches Mädel kennengelernt und fahren zu dritt nach Jagebi. Ins Hotel zum müden Jäger. Wildgans. Ach so, ich höre gerade Wildgans. Na gut, das bleibt sicher fast gleich. Wir können uns jedenfalls das Hotel vorstellen. Das Mädchen nicht weniger. Und auch diese befreundeten Seeleute. Warum schauen Sie mich so an? Sie lassen einem keine andere Wahl, als an Ihren Lippen zu hängen. Ich höre bitte, ich bitte Sie fortzufahren, Herr Leitz. Denn wir haben jetzt mehrere Wortmeldungen auf einmal und wir müssen doch irgendwie... Danke, danke. Ich will nichts anderes feststellen, als dass zwei amerikanische Deserteure mit ihrer deutschen Geliebten nach Jagebi sind. Das wissen wir doch alle. Und zwar in einem Augenblick, als in der Stadt die Arbeitsgruppe bzw. das Team der Fernsehgesellschaft erwartet wurde. Immerhin haben sich die Leute vom Fernsehen angemeldet. Dafür muss man ja dankbar sein. Also nicht. Ich vergesse Sie bestimmt nicht, Herr Puchel. Aber dürfen wir uns ausnahmsweise Fräulein Ellersieg zuwenden? Es ist doch immer zu begrüßen, wenn auch unsere Damen. Bitte. Ja, ich kannte Marlies. Wen meinen Sie mit? Ja, das Mädchen ist mit den beiden Matrosen nach Jagebi vor. Eine ehemalige Klassenkameradin. Ich habe sie auf einem Bild erkannt. Sie hatte ein Kopfleiden, ich glaube, infolge eines Schädelbasisbruchs. Sie musste die Schule vorzeitig verlassen. Das passt nur in das Bild. In Ihr Bild. Also ich habe mir Notizen gemacht während des Berichts von Dr. Blau. Danach war den Behörden in Jagebi alles bekannt. Es hat auch in der örtlichen Zeitung gestanden. Man war also gut darauf vorbereitet, dass die Stadt porträtiert werden sollte fürs amerikanische Fernsehen. Sich das anhört, eine Stadt porträtiert. Eben. Und dann für das amerikanische Fernsehen. Eben, und als bekannt wurde, dass im Hotel Wildgans zwei Amerikaner abgestiegen sind. Abgestiegen, der Sprache entgeht nicht. Eben, da nahm man an, dass es sich um die Fernsehleute handelt. Nach meinen Notizen scheint das der genaue Verlauf gewesen zu sein. Dr. Blau würde wohl bestätigen, dass alles eine Täuschung gewesen ist. Hier wurde das Wort Reinfall offen ausgesprochen. Ich glaube von ihm. Nein, von mir nicht. Aber wer ist denn reingefallen? Ich weiß nicht, aber das erinnert mich doch ziemlich an die Geschichte vom Blinden und vom Lahmen. Mein Gott, von denen gibt es viele Geschichten. Welche meinen Sie denn? Ich glaube, das Wort Reinfall hat zum ersten Mal Frau Zesch-Igelhoff gesagt. Ja, aber da kann es doch nur eine Meinung geben. Die Gutgläubigen sind reingefallen. Wir sollten uns endlich mit den Gutgläubigen befassen. Also, wenn ich das Moment, vor den Gutgläubigen schützt uns nämlich niemand. Wenn ich das bedenke und mit meinen Notizen hier vergleiche, dann klingt das wie eine Beleidigung der Leute von Jagebi. Also ich denke, das hier ist eine Aussprache. Würden Sie uns bitte Ihren Namen... Schwurig, aber wie oft muss man denn das wiederholen? Ach ja, entschuldigen Sie bitte. Also in Jagebi wird niemand getäuscht. Nicht einmal die Krabben. Ja, das ist so gut wie sicher. Die Einwohner, wortkarg, verschlossen wie Muscheln und aufrecht. Ja, man kann sich das doch vorstellen. Aufrecht, mit dem klaren, guten Blick, bemüht man sich ins Hotel, um die Ausländer willkommen zu heißen. Man lädt sie ein, mit dem Porträt zu beginnen. Man legt ihnen die Stadt quasi als Material zu Füßen. Bedient euch unser. Wobei er nicht zu fürchten braucht, dass wir uns eurer bedienen werden. Man öffnet sich den Fremden, das Mädchen dolmetscht. It's nice in Jagebi. Naja, man kann sich das vorstellen. Die Leute von Jagebi konnten wirklich nichts dafür. Denn wer hatte sie gelehrt, amerikanische Fernsehleute von amerikanischen Seeleuten zu unterscheiden? Und noch dazu desertierte... Ja. Meine Herren, meine Damen und Herren, einen Augenblick. Ich möchte hier nicht nur für mich sprechen, sondern auch für meine Generation. Der Anfang der Ereignisse in Jagebi hört sich wie der Anfang einer Komödie an. Wir selbst sind die Schauspieler. In dem kleinen, entlegenen Hafen, in diesem Zentrum der Krabbenfischerei, schlägt unser wahres Herz. Man kann natürlich auch sagen, eine einfache Komödie der Verwechslungen kann man. Aber bitte, dabei sollten wir uns erinnern, wie oft die Verwechslung dazu gedient hat, die Wahrheit an den Tag zu bringen. Und hier in Jagebi ist sie an den Tag gekommen. Wir sollten den beiden Matrosen dankbar sein. Gogol, Nikolai Gogol. Wie war Ihr Name? Brodersen. Ich sage nur Gogol. Der Revisor ist für Russen geschrieben, soviel ich weiß, gegen russische Zustände. Hat es alles schon gegeben. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wenn Sie erlauben, Herr Gogol, dann möchten wir zunächst Herrn Puchel, ja? Wie? Herr Puchel, er meldet sich schon die ganze Zeit. Ja, um noch einmal auf den Modellcharakter, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick, ja? Verzeihen Sie bitte, wenn ich unterbreche, aber hier wurde soeben ein Telegramm abgegeben für Herrn Hans Joachim Silesius. Nee. Herr Silesius! Das kann ich nicht ist nicht anwesend. Dann können wir fortfahren. Bitte, Herr Vogel. Also, es dürfte doch wohl keinem Zweifel unterliegen, was wir in den Vorgängen von Jagebi zu erblicken haben. Mir will scheinen, nicht wahr, dass wir alle reingefallen, dass wir alle getäuscht worden sind. Nicht nur die Einwohner dieser Stadt. Wir haben uns etwas vorgemacht, bis zu dem Augenblick, da die beiden ahnungslosen Matrosen auftauchten, die man für Fernsehleute hielt. Wahrscheinlich, nicht wahr, große, unbekümmerte Jungen, die verblüfft waren über die Aufmerksamkeit, mit der man ihnen begegnete. Sie wunderten sich nicht allzu lange, denn sie spürten bald, dass sie verwechselt wurden. Was sie nicht spürten, war, dass man ihnen etwas vorspielte. Aber jawohl, ja, man spielte ihnen eine Stadt vor, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Jagebi war bestrebt, einiges zu verbergen. Und weil man sich den Falschen gegenüber verbarg, gab man alles über sich preis. Nicht wahr? Hier haben wir es doch eindeutig mit modellhaftem Verhalten zu tun. Das kleine Jagebi wollte als demokratischer Musterort erscheinen. Es war auf eine gute Zensur aus, zumal das Ausland sie erteilen sollte. Dabei jedoch enthüllte man sich so weit, dass die Skeptiker recht erhielten. Jagebi ist ein Beispiel. Und die Vorgänge sind es wert, von einem Dichter, nicht wahr? Von einem zeitgenössischen Dramatiker vielleicht, dargestellt zu werden. Gogol! Das wäre ein Plagiat von Gogol. Na ja, und? Kennen Sie den Revisor? Ja, das Leben darf doch wohl eine Anleihe bei der Literatur machen. Wir leben in Deutschland. Eben, eben. Aber genauso steht es bei Gogol. Ja, das ist Literatur. Was meinen Sie damit? Eben. Ja, bleibst du bei deiner Schande, bleib ich bei meiner Schande. Ist das auch von Gogol? Ich denke, wir haben hier eine Aussprache über Jagebi und so. So ähnlich hat Brecht es. Was? Bitte, Frau Zechniklop. Ich verstehe überhaupt nicht. Sie haben noch nie verstanden. Von Russland? Ich bin bis Smolensk marschiert, als Sie noch nicht einmal aufrecht stehen konnten. Ja, das interessiert doch hier im Moment gar nicht. Und da hat hier jemand die russischen Zustände erwähnt. Bei Moment. Ist mir nie begegnet. Meine Herren, meine Herren, bitte, meine Damen, meine Herren. Als Gesprächsleiter fällt mir die Aufgabe zu, darf ich um Aufmerksamkeit bitten. Das Wesen der Aussprache, um es einmal so auszudrücken, ja, das ist eine sehr gute Idee, frische Luft. Danke. Wie ich schon sagte, sitzen wir hier zusammen, um uns in einer Aussprache auseinanderzusetzen. Nach allem, was wir bisher gehört haben, habe ich den Eindruck, dass es zwei, Jagebi hat uns in zwei Parteien gespalten und ich finde, das ist gut so. Die einen sind leidenschaftlich dagegen und die anderen leidenschaftlich... Ja, es hört uns nur Dr. Blau, ich meine, ich habe... Herr Sägebi. Ja, seit mehr als 30 Jahren verbringe ich meine Ferien in Jagebi. Die großen Sommerferien. So ist mir die Stadt ein wenig vertraut. Dass sie mir ans Herz gewachsen ist, brauche ich nicht hervorzuheben. Wie Sie wissen, fotografiere ich in meiner Freizeit. Ja. Ich will Ihnen jedoch keinen Lichtbildervortrag halten. Nein, ich will Sie daran erinnern, dass jeder Mensch sich verändert, wenn er fotografiert oder porträtiert werden soll. Ja, stimmt. Ja, man ordnet seine Kleidung, setzt ein vorteilhaftes Gesicht auf oder lächelt. Das ist menschlich. Mir scheint dieser Hinweis nötig, weil auch Jagebi nichts anderes getan hat, als lächelnd auf dem Eisbär fehlen, meinen Sie das? Als im Augenblick, da die Stadt fotografiert bzw. porträtiert werden sollte, hat sie ihr vorteilhaftes Gesicht aufgesetzt. Sie hat gelächelt. Weiter nichts. Ein Lächeln, das Angst macht. Erlauben Sie, die Sache verhielt sich doch so. Ein Mitglied des Stadtrats suchte die beiden Matrosen im Hotel auf und hieß sie offiziell willkommen. Und dann stellte er den beiden, die wahrscheinlich Jack und Jerry hießen, gewissermaßen die Stadt zur Verfügung. Ich verstehe nicht, was heißt hier Jack und Jerry? Die heißen doch alle so! Ja. Ich habe die Namen doch nur zur Erleichterung gewählt. Jedenfalls gab man ihnen ein Essen im Rathauskeller, der mir seit 30 Sommerferien gut bekannt ist. Das können wir uns doch gut vorstellen. Spargelsuppe, Krabbencocktail, Seezunge Müllerin und zum Schluss Eis mit Ananas. So wird es doch gewesen sein, man trank Erdener Treppchen Spätauslese. Und Jack und Jerry waren begeistert, hörten sich die Reden an und die Trinksprüche. Dauerhafte Freundschaft, Schulter an Schulter. Die große Ehre für Jagebi, dass 100 Millionen Amerikaner kennenlernen sollen. Nachbarschaft durchs Fernsehen, in diesem Sinne. Es möge, trinke ich, es werde, hebe ich mein Glas, möge, möge. Da und übrigens nützten die 64 Jagebier, Sie müssen jetzt zur Sache kommen. Die Staaten eingewandert sind, ein festes, naja, und so weiter. Ja. Also bitte machen wir uns doch nichts vor. Während man Jack und Jerry bewirtete, die beiden Matrosen, die man für Fernsehleute hielt, wurden draußen mit planvoller Eile Fassaden errichtet. No. Da melde ich entschiedene Bedenken an, als Deutscher. Eben. Ja, hoffentlich sind es die angemessenen Bedenken. Eine deutsche Stadt wie Jagebi hat es einfach nicht nötig, Fassaden zu errichten. Das tut man vielleicht in Russland. Potemkinsche Dörfer. Danke. Also leider finde ich meine Notizen nicht wieder, aber ich erinnere mich, dass Dr. Blau den Ausdruck gebraucht hat, einen Türken bauen. Ich glaube, einen Türken, ja. Jagebi soll einen stattlichen Türken gebaut haben. Also aus meiner Erfahrung beim Fotografieren weiß ich, kein Objektiv ist objektiv. Aber kein Türke kann so gut gebaut werden, dass man es nicht erkennt bei geübter Betrachtung. Der Türke muss ja nicht sichtbar sein. Ich meine, alle Ausschnitte können stimmen. Trotzdem ist das Ganze falsch. Herr Jury, ich habe den Eindruck, mir wird gerade gemeldet, dass sich jetzt zieht. Ja, gut, vielleicht könnte man jetzt das Fenster wieder zumachen. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielleicht eine unserer Damen jetzt. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung unserer Damen. Ja, bitte, Fräulein Ellersee. Marlies Zäuner heißt meine Klassenkameradin. Können Sie vielleicht ein bisschen lauter, ja, damit alle... Marlies Zäuner, habe ich gesagt, danke. Heißt meine Klassenkameradin. Ich habe sie inzwischen wieder getroffen. So zufällig am Glückstädter Bahnhof. Die hat gar nicht gemerkt, dass man sie verwechselt hat damals. Es war ja nur ein bisschen unheimlich, sagte sie. Ja, und langweilig, besonders die Sitzung des Stadtrats, an der sie mit ihren beiden Freunden teilgenommen hat. Die hat sie sehr gelangweilt. Das muss sie noch nachträglich bedauern, den Stadtrat. Ihr Bedauern ist verschwendet, Herr Leitz. Dem Stadtrat hat es bestimmt Freude gemacht, zu Ehren von Jack und Jerry eine Debatte über, na, sagen wir, die Verabschiedung des Kulturetats zu veranstalten. Also machen wir uns doch nichts vor. Mittlerweile ist alles zum Showbusiness geworden, auch die Politik. Ja. Naja, auch Jagebi hat erkannt, dass es darauf ankommt, sich auszustellen, sich zu verkaufen. Na, ja. Und nachdem der Appell ergangen war, zeigte es eben von vorn bis hinten seine Butterseite vor. Ja, genau. Zuerst Herr Buchel, bitte, ja. Dann Sie, Herr Westphal. Ja, es muss hier doch, so meine ich, ein Unterschied herausgearbeitet werden. Dieser Unterschied besteht darin, die beiden Matrosen, nicht wahr, wollten vorsätzlich niemanden täuschen und ließen sich auf das Spiel erst ein, als sie bemerkten, dass sie verwechselt wurden. Jagebi hingegen wollte dem Besuch von vornherein etwas vorspielen und merkte nicht, dass es selbst getäuscht wurde. Fehlt nicht viel und wir sind bei Charlies Stand. Was meinst du denn da? Jetzt der Westphal, ja? Bitte, Herr Westphal. Ja, Sie können dann gleich danach. Ich höre hier immer Türken und so, Fassade und so. Der Herr Dr. Blau, der zu seinem Bus musste, hat doch klar gesagt, was sich abgespielt hat. Wenn ich jetzt so zuhöre, ich frage mich, ob ich nicht in einem anderen Vortrag war. Ja. Also die Fakten liegen klar, möchte ich mal sagen. Die beiden Deserteure wurden mit den einflussreichsten Persönlichkeiten der Stadt bekannt gemacht. Yes. Sie nahmen an einem Ringreiterfest teil. Sie besuchten die Räuchereibetriebe. Sie nahmen, warten Sie. Ich hab's notiert, Moment. Sie nahmen am Geschichtsunterricht teil, an einer Stadtratssitzung sowie am Stapellauf eines Krabbenkutters. Ja, also bei all dem wurden keine Filmaufnahmen gemacht. Ich frage mich, wann begann man in Jagebi zu merken, dass zu einem Kamerateam auch Kameras gehören? Von diesem Herrn Doc möchte ich doch gern mal erfahren, was er unter Fassade versteht. Sehr richtig, ja. Sie werden doch wohl nicht behaupten... Meinen Sie mich? Sie? Ja. Sie werden doch wohl nicht behaupten, dass so etwas heute möglich ist. In einem demokratischen Gemeinwesen Fassaden errichten. Heute geschieht doch alles öffentlich, sogar die Psychoanalyse. Und weil ich Jagebi kenne, darf ich Ihnen sagen, dass in dieser Stadt alles offen liegt. Wirklich, da weiß jeder über jeden. Ja, ja, gut. Wenn es so ist, darf ich mal fragen, wenn es so ist, wenn jeder über jeden Bescheid weiß, warum ändert sich denn dann nichts? Nämlich, ja, das ist doch die beste Tarnung, alles offen zu legen. die Öffentlichkeit als Fassade. Also mir kommt es vor, als wird hier aneinander vorbeigesprochen. Eben. Das gehört aber nun zum Wesen der Aussprache, wenn ich das mal einwerfen darf. Schön. Hier wurde erklärt, wenn ich mich nicht irre, von diesem Herrn dort, dass die Verwechslung oft dazu dient, die Wahrheit an den Tag zu bringen. Ja. Von der Fotografie kann man das nicht behaupten. Aber nehmen wir einmal an, es ist so. Welche Wahrheit, so frage ich, wurde hier denn an den Tag gebracht? Und wodurch wurde Jagebi entlarvt? Noch schärfer. Der wurde überhaupt entlarvt. Ja. Die Stadt etwa? Aber nein, die Krabben, die Krabben bitte, sind... Bitte, Herr Buchel, glücklicherweise, nicht wahr, hat Dr. Blau uns ja Tatsachen hinterlassen. Daran dürfen wir uns halten. Und die Tatsachen beweisen immerhin so viel. Während Jagebi versuchte, sich ins rechte Licht zu setzen, passierte die Geschichte mit Dr. Kleinhelm in den gleichen Mauern, wenn ich so sagen darf, unter Zustimmung oder zumindest Duldung der Leute, die Jagebi gleichzeitig als Postkarte an das amerikanische Fernsehen zu verkaufen suchten. Gewissermaßen, nicht wahr? Bitte, bitte, bitte, meine Damen und Herren, so kommen wir nicht weiter. Nein, Moment, ja, richtig, Herr Leitz. Ich habe bereits von meinen Bindungen an Jagebi gesprochen. Als Bibliothekarin kam ich gelegentlich mit Dr. Kleinhelm zusammen, beruflich. So. Er leitete das Archiv der Stadt seit Ende des Krieges. Wenn ich mich recht erinnere, stammte er nicht einmal aus Jagebi, sondern er war aus Kiel. Und was wollen Sie damit sagen? Dass die Wahl dieser Fernsehleute überhaupt auf Jagebi fiel. Also, es hat Gerüchte gegeben, dass Dr. Kleinhelm dabei seine Hand im Spiel hatte. Ja, das stimmt. Es soll überhaupt ein Fall von persönlicher Rachsucht gewesen sein, wurde gesagt. Sehr richtig. Da muss man früh genug feststellen, der mieseste Schieber. Entschuldigen Sie bitte, aber man versteht Sie so schlecht. Sie müssen ein bisschen lauter. Richtig. Das muss man früh genug feststellen. Der mieseste ist immer der, der etwas aufdeckt. Aber so können Sie das. Er kann ja nur üble Gründe gehabt haben. Das Modell, da haben wir das Modell. Wie meinen Sie das? Eben. Alles lässt sich nachlesen. Das Leben läuft immer der Literatur hinterher. Mein Gott, Sie ziehen ja alles auf eine Ebene. Da muss man sich ja fragen, woher Sie eigentlich kommen. Von Gogol. Etwas anderes fällt Ihnen nicht ein. Einen Moment bitte, hier liegt ein Telefonanruf vor. Meine Herren, darf ich mal bitten, ja? Ein dringender Telefonanruf für Frau Eva Heimdall. Ist nicht mehr da. Frau Eva, was? Nein, ist nicht mehr da. Ah, Frau Heimdall ist nicht mehr anwesend. Sie ist mit Herrn Dr. Blau zum Bus gegangen. Ja, dann hat jetzt unser Kollege Puchel das Wort. Darf ich bitten, lieber Herr Puchel? Da Aussprachen dieser Art zu meinem Beruf gehören, möchte ich etwas vorschlagen, was in ähnlichen Lagen, nicht wahr, schon oft weitergeholfen hat. Bitte, bitte. Ein Prinzip, ein Muster. Das Prinzip nämlich der gegenseitigen Belichtung oder Durchdringung. Was in Jagebi geschehen ist, spielte sich doch, das ist mein Eindruck, auf zwei Ebenen ab. Wir wollen das festhalten. Auf der ersten Ebene... Im Hotel Wildgans am Hafen. Ja, meinetwegen. Da finden wir die Vertreter der Stadt, die dem vermeintlichen Fernsehteam Ansichten von Jagebi vermitteln. Auf der zweiten Ebene, etwa gleichzeitig, ereignet sich, nicht wahr, das Geschehen um Dr. Kleinhelm, der hier Archivdirektor ist. Es wurde nun der Vorwurf geäußert, dass hier etwas vermengt wird, was nicht zusammengehört. Nach meiner persönlichen Überzeugung wurde hier nichts unzulässig vermengt. Denn, wie Sie aus dem Vortrag von Dr. Blau wissen, die beiden Ebenen überschneiden sich und zuletzt fallen sie zusammen. Dr. Kleinhelm und das Team, das vermeintliche Team natürlich, stoßen zusammen, unvermeidlich. Und in diesem Augenblick, nicht wahr, kommt es zu gegenseitiger Belichtung. Mir wird das alles zu geheimnisvoll aufgezogen. Warum können wir nicht einfach feststellen, der Stadtarchivar von Jagebi, der sich um nichts anderes zu kümmern hat als um sein Archiv, Gründungsurkunden, Dokumente über den Wahlfisch, um sein verstaubtes Archiv, Klischee, hat gegen die Dienstvorschriften verstoßen. Ganz einfach. Statt, wie es ihm aufgegeben war, sein Archiv auf dem Boden verschlossen zu halten, hat er es unbefugten geöffnet. So, denke ich, haben wir doch alle Dr. Blau verstanden. Im Keller. Das Archiv ist im Keller untergebracht. Geschenkt von mir aus. Nein, nein, nicht geschenkt, Herr Leitz. Sie haben da etwas vergessen. Systematisch vergessen, wie mir scheint. Nein, das ist Dr. Kleinhelm war keineswegs aufgegeben, sein ganzes Archiv verschlossen zu halten. Wer sich zum Beispiel über die Anfänge von Jagebi unterrichten wollte, die Ursprünge der Krabbenfischerei etwa, Dokumente aus der dänischen Zeit, wer unbedingt erfahren musste, sagen wir mal, wie viel Tonnen Walspeck die Polarstern 1758 gelandet hat. Nur mal so zum Beispiel. Also für solche risikolosen Auskünfte war das Archiv ja geöffnet, und zwar 8 Stunden am Tag. Es war nur eine Abteilung, die Dr. Kleinhelm auf Weisung verschlossen halten sollte. Ja? Einen, aufs Ganze gesehen, nicht mal sehr umfangreichen historischen Abschnitt der jüngeren Geschichte. Die gewissen Jahre 1933 bis 45. Dr. Kleinhelm war Beamter. Er handelte weisungsgebunden. Wie sich das anhört. Er war vor allem Wissenschaftler, nicht wahr? Sehr richtig, Herr Buch. Wir haben ihn mehrmals zu Vorträgen bei uns gehabt auf der Volkshochschule in Stenaspel. Jedes Mal hinterließ er den Eindruck eines unerschrockenen Wissenschaftlers, der die Geschichte nötigen wollte, vor allem dies zu bekennen, ihren Sinn oder ihre Sinnlosigkeit. Mir kam er mitunter richtig fanatisch vor. Was heißt denn das nun wieder? Hat er vielleicht Kohlen im Kopf? Darf ich bitte um Ihren Namen bitten? Ich stelle mich sonst immer nur einmal vor. Oh, entschuldigen Sie bitte, Herr... Westphal. Ja, richtig, Herr Westphal. Wenn es sein muss. Herr Westphal, um einen Ausdruck unseres Kollegen aufzugreifen, wir behandeln jetzt die zweite Ebene sozusagen, falls Ihnen das entgangen sein sollte. Auf einer Ebene, denke ich, bietet sich alles übersichtlich an. Was heißt hier Ebene? Mir fehlt einfach was. Nämlich, während die einen, die Fernsehleute, sich an ein Porträt von Jagibi machen wollen, wird, und zwar mit Dr. Kleinhelms Hilfe, ein eigenes und ganz besonderes Porträt von Jagibi angefertigt. So sollte man das sehen. Vertrauensbruch! Ich möchte nur sagen, was dieser Dr. Kleinhelm leistet, ist keine Hilfe. Vielmehr leistet er sich einen Vertrauensbruch. Eben, das muss mal ausgesprochen werden. Ja. Also ich möchte da noch weitergehen. Erstens hätte die Gesellschaft diesen Mann nie erlauben sollen, Archivar zu werden. Zweitens hätte er nie einen Neffen haben dürfen, zumal einen, der in Hamburg Geschichte studiert. Und drittens hätte er sich natürlich von diesem Neffen, Günther Pillau heißt er übrigens, er hatte ihn nun mal lossagen müssen, spätestens in dem Augenblick, als dieser Damensarbeit zu ihm kam. Also hier in meinen Notizen steht, Jagibi zum Beispiel, eine geschichtssoziologische Untersuchung über Rolle und Verhalten einflussreicher Personen in einer Kleinstadt während der Jahre 1933 bis 1945. Viertens also, wollten Sie noch etwas sagen? Nein, nicht? Ja, also viertens also, muss man diesem Archivar den Vorwurf machen, dass er die vorsätzliche Bösartigkeit übersehen hat, die bitte, in diesem Titel beschlossen wurde. Einen Augenblick. Jetzt ist Herr Segebiel. Ja, Herr Segebiel hat jetzt das Wort, er meldet sich schon die ganze Zeit. Bitte. Ja, mir ist hier etwas aufgefallen, was vielleicht nicht zum Thema gehört. Diese Aussprache, die doch den Zweck hat zu prüfen, ob die Vorgänge in Jagibi modellhaft genannt werden dürfen. Sind Sie? Sie, der Revisor, Sie, Gogol. Ich muss den anschauen, ob dieser Herr nur ein einziges Buch gehört. Wenn es richtig ist, reicht es ja auch. Meine Herren, bitte, spricht jetzt Herr Segebiel. Sie können dann später, ja? Segebiel. Ja, ich sagte, ich wollte nur konstatieren, es ist doch erstaunlich, wie rasch die Jugend sich herbeilässt, zu verwerfen. Schauen Sie. Meine Sie mich? Ich habe in Jagibi bereits fotografiert, als Sie noch gar nicht auf der Welt waren. Ich war Augenzeuge. Und deshalb leiste ich mir nicht diese zynische Schroffheit in meinen Urteilen. Ja. Also Moment, Augenzeuge. Wovon? Von fröhlichen Krabbenpoolen vielleicht. Jagibi durch das dekorative Muster ausgefahrener Krabbennetze gesehen. Herr Schurich. Krabbenkutter vor sinkender Sonne. Also Augenzeuge. Na, und das in den großen Sommerferien. So sehr wir Ihre Beiträge schätzen, Herr Schurich, ich möchte Sie bitten, nicht persönlich zu werden, ja? Ja, also ich fürchte, wir sind es bereits alle, so. Nein, oder so. Jagibi lässt einem doch gar keine andere Möglichkeit, als persönlich zu werden. Sie, ich sehe, dass sich wieder eine Dame meldet. Bitte, darf ich bitten? Nach den Gerüchten zu urteilen, es wurde gesagt, dass Dr. Kleinhelm ein persönliches Interesse daran hatte, an diesem entstellenden Porträt, meine ich. Deshalb setzte er sich über alle Weisungen hinweg und ließ seinen Neffen heimlich im Archiv arbeiten, bis es herauskam. Die Wissenschaft galt ihm mehr als seine Beamtenvorschrift. Ach. So lässt sich das doch auch sehen, nicht wahr? Leidenschaft hat ihn handeln lassen. Darum konnte er nicht einsehen, dass historisches Material der Forschung vorenthalten werden sollte. Aber er hat es fortgesetzt. Auch nachdem es herausgekommen war, verschaffte er seinem Neffen Zugang zum Archiv. Nachts ließ er ihn sogar dort arbeiten. Leidenschaft achtet ihm nicht auf die Stunde. Und wissenschaftliche Schritt gar nicht. Schade, dass Dr. Blau so früh zu seinem Bus musste. Ich glaube, wir alle bedauern das nach seinem Vortrag. Tja, es lässt sich leider nicht. Ja, ich hätte ihn nämlich gerne mal gefragt, wie er sich als Mitglied des Stadtrates etwa verhalten würde. Ja, das alles mal angenommen. Mhm. Da sitzt ein Archivar, der sich über alle Anweisungen hinwegsetzt, der gegen die Dienstvorschrift handelt, der, obwohl er mehrmals gestellt und ermahnt wird, fortgesetzt gegen die Interessen der Stadt verstößt. Welche Möglichkeiten hat man da? Man kann ihn entlassen oder pensionieren, entfernen, meine ich. Man kann ihn aber auch, und die sonderbare Hartnäckigkeit seines Verhaltens rechtfertigt das, zum Arzt schicken. Aber wer befindet darüber, was im Interesse der Stadt liegt? Die Betroffenen natürlich. Die jedenfalls, die sich persönlich etwas davon versprechen. Und dass man Dr. Kleinhelm zwang, sich ärztlich untersuchen zu lassen, halte ich zum Beispiel für eine Schande. Wieso? Also hier wurde vorhin gefragt, ob Jagebi einen Modellfall abgeben könnte. Bitte schön. All das, was wir hier gehört haben, ist modellhaftes Verhalten. Im Augenblick, wo es brenzlig wird, wenn keine legalen Mittel ausreichen, dann liefert man dem Gegner eben den Verdacht aus, er habe nicht alle Tassen im Schrank. Das muss sich ärztlich untersuchen lassen. Der Mann läuft in den Nächten in seinem Archiv und verschließt laufend. Was meinen Sie, wo andere nachts? Aber möchte ich gerne mal wissen, ob es normal ist, wenn ein Archivar das städtische Archiv so nach und nach nach Hause stellt. Bitte, bitte, meine Herren. Oder zumindest gewisse Teile des Archivs. Das hat er doch getan. Eine Aussuchung hat es bestätigt. Ja. Dr. Kleinhelm hat es immer bestritten. Aber auf welche Weise? Soll man annehmen, das Archiv fühlte sich so wohl unter seiner Obhut, dass es ihm freiwillig hinterherlief? In seine Wohnung? In seinem Vortrag, meine ich, hat Dr. Blau deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sich gewisse Teile des Archivs in Dr. Kleinhelms Wohnung befanden. Und weil Dr. Kleinhelm außerstande war zu erklären, wie die Dokumente zu ihm gekommen waren, riet man ihm, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Eben, das ist ja deutlich festgestellt worden. Man riet ihm ein bisschen zu gewaltsam. Erlauben Sie, aber jetzt muss doch wohl gefragt werden, was ergibt sich daraus für unsere Aussprache? Fassen wir noch einmal den Sachverhalt zusammen. Nicht notwendig, ist alles bekannt. Nach Gogolschem Schema. Also gut, wenn dieser Eindruck vorherrscht, können wir davon absehen. Aber ich darf doch wohl konstatieren, dass es keine Einmütigkeit gibt. Einmütigkeit, was die Auslegung der Ereignisse angeht. Wäre Dr. Kleinhelm bei uns gewesen, in der Bibliothek, hätte sich das jedenfalls nicht leisten dürfen, was er sich in seinem Archiv geleistet hat. Was mich interessiert, ist denn die Arbeit seines Neffen Jagebi zum Beispiel? Wird die irgendwo veröffentlicht? Sie ist fertig. Sie wird demnächst veröffentlicht. Und wie ich erfahren habe, nicht wahr, und nach allem, was man sich zuraunt, es wird einiges Erstaunen geben in Jagebi. Und eine neue Hexenjagd. Nach all diesen Jagen. Vielleicht auch Klarheit. Also, mir scheint, wir dürfen hier nicht den Tatbestand aus den Augen verlieren. Ich meine, die Situation. Alles ist vorstellbar. Dem Dr. Kleinhelm hat man verboten, das Archiv zu betreten. Er sitzt also zu Hause. Man hat ihm auch nahegelegt, sein Haus nicht zu verlassen, weil man das endgültige ärztliche Gutachten abwarten will. Vermutlich, und das ist natürlich die eleganteste Lösung, wird man ihn in ein Sanatorium einweisen. Er sitzt also zu Hause. Er liest die Zeitung. Und was erfährt er aus dem örtlichen Blatt, den Jagebier Nachrichten? Während vor seinem Fenster ein einheimischer Polizist seine Fingernägel betrachtet, liest der Dr. Kleinhelm, dass sich ein amerikanisches Fernsehteam angesagt hat, um einen Porträtfilm zu machen mit Jagebi in der Hauptrolle. Eine Jubiläumssendung, die einige Millionen Amerikaner mit ihrer Skepsis ins Unrecht setzen soll. Nach Möglichkeit. Zunächst erscheint der falsche Revisor. Wie bei Gott. Ja, es ist hier schließlich um eine ernste Angelegenheit. Auch da verrät sich schlechtes Gewissen in übertriebener Aufmerksamkeit. Hier wird gefragt, ob man das Rauchen nicht vorübergehend einstellen kann. Es ist eine Bitte, vielleicht genügt es ja, wenn man es etwas einschränkt. Ja, bitte. Herr Leitz, Sie sind weiter dran. Also die Stadt sei reingefallen, ja. Ja, es wurde in diesem Raum von einem Reinfall gesprochen. Gesetzt den Fall, es gab ihn. Worin bestand er denn? Ich meine darin, dass die Mitglieder des Stadtrats nicht wussten, wie amerikanische Fernsehleute aussehen. Aber so ist es doch. Hielten Jack und Jerry, die beiden desertierten Matrosen, für das angekündigte Team. Das muss man ihnen vorwerfen, allerdings. Dabei ist natürlich zu fragen, ob das Mitglied eines Stadtrats in Deutschland zu wissen verpflichtet ist, wie wirkliche amerikanische Fernsehleute aussehen. Das ist ein Spielertrick. Marlies, ich meine das Mädchen, das mit den beiden nach Jagebi fuhr, Oh, also, sie hat es mir selbst gesagt, dass man sich von höchster Stelle bisschen, um sie kümmerte. Vielleicht ist sie ein bisschen langsamer. Ich glaube nicht, dass sie in der letzten Reihe sonst noch alles verstanden hat. Also, das begann schon mit dem Frühstück. Es ging los mit beidseitig gebackenen Eiern und Schinken und dazu Kakao. Was sonst kein deutsches Hotel zum Frühstück bietet, sie bekamen es. Meine Klassenkameradin hat mir das selbst erzählt. Also in der Wildgans kann man auf Wunsch sogar Eier im Glas bekommen. Also bitte. Ja. Nach Dr. Blaus Schilderungen steht fest, dass man sich um das Wohlergehen der Gäste nicht nur vorsichtig gekümmert hat. Mit der gleichen Behutsamkeit hat man ihnen ein vorgewähltes Bild Jagebier Wirklichkeit nahegebracht. Und das alles nicht wahr, während der Archivar Dr. Kleinhelm auf das entscheidende ärztliche Gutachten warten musste. Hier nämlich liegt der Kern unserer Aussprache. Die Gleichzeitigkeit von Vorgängen, die sich gegenseitig belichten. Das Öffentliche und das Heimliche. Das Sichtbare und das schwerwiegend Unsichtbare. Die Butterseite und die Margarineseite. Eines, nicht wahr, verweist auf das andere. Das eine erst gibt dem anderen seinen Wert. Man kann sie auch künstlich herstellen. Die Zusammenhänge, Hier ist von vorgewählter Wirklichkeit gesprochen worden. Das halte ich nun für sehr ernst. Dieser Herr dort an der Heizung... Ich habe nichts dergleichen gesagt. Lass mich doch aussprechen. Bitte. Sie haben nichts dergleichen gesagt, richtig? Bitte. Aber zu den Ereignissen in Jagebi scheint Ihnen nichts anderes einzufallen als ein russisches Beispiel. Das reicht Sie, Ihr Tod. Ein Buch von einem gewissen Gogol. Ein Stück. Ein sehr wirksames Werk. Das ist mir doch egal, ich wollte sagen, und das geht nun an Herrn Puchel. Wenn das Fernsehteam nach Russland gefahren wäre, ja, da hätte man die vorgewählte Wirklichkeit aufgetischt. Aber in Jagebi, hier kann sich jeder frei bewegen. Jeder kann sich die Informationen beschaffen, die er braucht. Und fotografieren ohne Risiko. Vorgewählte Wirklichkeit, das ist nur ein ganz starker Tobak, um mal frei von der Leber wegzureden. Von der deutschen Leber. Was wollen Sie damit sagen? Eben. Ja, die Leber versteht keinen Spaß, hat noch nie Spaß verstanden. Ne? So, Sie sind doch einfach viel zu dumm, viel zu jung. Moment, bitte, hier wird der Vorschlag, zwar sehr leise, aber eindrücklich gemacht, zum Thema zurückzukehren. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, vielleicht Herr Schurich. Ja? Ja? Bitte, haben Sie Lust, jetzt etwas dazu zu sagen? Ja, aber die Leber gehört natürlich zum Thema. Ja, zumindest, gut, das Thema. Zumindest spricht sie mit, wie wir erfahren haben. Ja, recht. Jedenfalls können wir das doch nicht in Ordnung finden. Während nämlich Jack und Jerry die städtischen Räuchereibetriebe besichtigen und, was weiß ich, vielleicht einer politischen Veranstaltung beiwohnen, versucht der Neffe von Dr. Kleinhelm etwas zu unternehmen für seinen Onkel. Wir haben doch eben aus dem Vortrag erfahren, dass dieser Günther Pillau sich um ein zweites ärztliches Gutachten bemüht hat. Umsonst. Sein Versuch, einen Artikel in den Jagebier Nachrichten unterzubringen, scheiterte. Schließlich, und das scheint mir genug zu sagen, wollte er eine bezahlte, ich wiederhole, eine bezahlte Anzeige in die Zeitung setzen lassen. Sie ist niemals erschienen. Keine Zusammenhänge, alles nur schnöde Zufälle. Dr. Blau jedenfalls hat jede Wertung der Ereignisse vermieden. Die Ereignisse sprechen ja auch für sich. Dass Sie so viel wissen, können Sie vielleicht auch sagen, wer Dr. Kleinhelm den Rat gab, sich an die beiden Amerikaner zu wenden. Sein Neffe vielleicht. Das ist doch im Vortrag gesagt worden. Dr. Kleinhelm hat es aus der Zeitung. Wenn ich auch mal etwas sagen darf als Gesprächsleiter. Der faktische Bestand, will ich meinen, kann als gesichert gelten. Danach sieht es so aus. Dr. Kleinhelm erfährt aus der Zeitung, dass ein amerikanisches Fernsehteam in der Stadt ist. Er erfährt außerdem, dass das Team und einige Mitglieder des Stadtrats eine Halligfahrt unternehmen wollen. Mit einem Krabbenkutter. Danke. Ganz richtig, mit einem Krabbenkutter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ja, richtig, Halligfahrt. Dr. Kleinhelm nun, der Meinung ist, gegen ihn sei etwas im Gange, der... Dichten Sie ihm doch gleich Halluzinationen an. Einen Augenblick, Herr Schuh. Dr. Kleinhelm hat die Idee, die Fernsehleute mit seinem Fall bekannt zu machen. Jack und Jerry, die Matrosen. Da ein Porträt von Jagebi gemacht werden soll, glaubt er, die Gelegenheit nicht auslassen zu dürfen, Teil dieses Porträts zu werden. Und ich sehe, Herr Puchel, dass Sie den Kopf schütteln, aber so verhält es sich doch. Dr. Kleinhelm wollte seinen Fall an die große Glocke bringen, weil er glaubte, gegen ihn sei etwas im Gange. Also oder? Bitte, diese Darstellung, nicht wahr, enthält schlechterdings viel zu viel Wertung. Nun ja, aber... Wenn man den Sachverhalt so einfärbt, kommt man zu keinem angemessenen Urteil über Dr. Kleinhelms Verhalten. Wir müssen uns doch vor Augen halten. Man hat ihn von seinen Pflichten entbunden. Man hat ihn in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Man lässt ihn nach den ärztlichen Untersuchungen sogar fürchten, dass er mit einer Einweisung in ein Sanatorium zu rechnen hat. Und da man ihm offensichtlich keine Möglichkeit lässt, seinen Fall glaubhaft darzustellen, hofft er auf eine besondere Gelegenheit. Verzweiflung, nicht wahr? Bestimmt sein Verhalten. Mehr als der Wunsch, im Porträt von Jagebi eine Rolle zu spielen. Und dann veranstaltet er ein peinliches Schauspiel. Eben, und noch dazu vor amerikanischen Augen. Bitte nicht durcheinander, Herr Segebi. Bitte, ich möchte nur sagen, in der Kunst der Selbsterniedrigung und Selbstbesichtigung kann uns keiner so schnell etwas vormachen. In der Tat, sehr richtig. Statt reumütig abzuwarten, was über ihn verhängt wird, leistet er sich einen Ausbruch. Er, nicht wahr, der die Unverfrorenheit hatte, seinem Neffen den Giftschrank des Archivs zu öffnen für eine bösartige Examensarbeit, an einem friedlichen, sonnigen Vormittag, ohne sich bei der Polizei abzumelden. Ja, wir können uns ja denken, wie er durch seinen Garten schlich, dann den Kragen hochschlug und zum Hafen stürmte. Herz der Krabbenfischerei, dort der bewimpelte Kutter, der musste bitte, es natürlich bitte, sein. Ich mache doch keinen Kriminalfall darauf. Ja. Marlies war auch auf dem Kutter an diesem Morgen, das hat sie mir selber erzählt. Aber sie hat gar nicht gemerkt, dass ein Mann da angelaufen kam. Sie musste mal nur dolmetschen. Für die falschen Fernsehleute, für die Deserteure. Das Modell, auch hier zeigt sich das Modell. Unsere bedeutendsten Sorgen tragen wir immer zur falschen Adresse. Oh Gott, wie soll man denn das wieder verstehen? Eben. Kein Muster, das uns die Literatur nicht liefern kann. Bei Ihnen ist ein Vertreter verloren. Aber meine Herren, bitte, bitte, darf ich um Ruhe bitten? Mir wird hier soeben gemeldet, Dr. Blau hat angerufen von unterwegs. Er hat seinen Manuskriptkoffer hier vergessen. In der Eile, wenn einer von Ihnen heute Abend nach Flensburg... Sie? Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank, vielen Dank. Übrigens, schönste Grüße an alle, soll ich ausrichten. So, wer war jetzt... Ja, Sie wollten, ja? Dann könnten wir ein bisschen draus vorlesen für die Ungläubigen. Ja, das würde nur noch mehr Verwirrung entstehen. Aber entschuldigen Sie mal, ich habe nicht den Eindruck, dass diese Aussprache hier an Verwirrung leidet. Im Gegenteil. Was zum Vorschein kommen sollte, ist doch zum Vorschein gekommen. Wie ein großer lebender Philosoph einmal sagte, alles hat sich zur Kenntlichkeit entstellt. Ja, ja, bravo. Auch hier. Dem Herrn Leitz ist doch deutlich anzusehen, was er Dr. Kleinhelm vorwirft. Da haben Sie allerdings recht. Und ich werde nie einsehen, dass man sich mit einer großen Beschwerde, auch wenn man Grund dazu hat, mit einer großen Beschwerde, wollte ich sagen, an Fremde wendet. Am Anfang steht doch wohl die Solidarität zu den eigenen Leuten. Denn um mal so zu fragen, was wollte Dr. Kleinhelm ausüben, als er zu den vermeintlichen Fernsehleuten lief? Druck. Nichts als Druck. Tja, aber das tun die Schwachen doch immer. Sobald sie sich umstellt glauben, versuchen sie Druck auszuüben, auch Dr. Kleinhelm. Übrigens, das hat mit Solidarität tatsächlich nichts zu tun, in den Hafen zu stürmen, den Quai entlang zu rennen, auf das bewimpelte Schiff zu stürzen, das gerade losmachen will. Vor allem aber in Gegenwart einiger Mitglieder des Stadtrates, die amerikanischen Fernsehleute zu bedrängen. Jack und Jerry, die Matrosen. Ja, das wusste er doch nicht. Das wusste ja niemand. Man stelle sich dieses peinliche Schauspiel vor. Ich wüsste nicht, wie man den Vorgang anders bezeichnen sollte. In meinen Augen muss es außerordentlich peinlich gewesen sein, zu den Gastgebern und ihren Gästen, die im Gespräch befangen sind. Befangen? Ja, das hören wir gern. Stürzt jedenfalls ein Losgelassener und bittet, ja, um was? Um Aufmerksamkeit, um Hilfe oder um beides. Ich frage mich, was die Gäste sich dabei gedacht haben müssen. Und erst die Gastgeber. Ich wollte nur sagen, ich habe einiges mitstenografiert aus dem Vortrag von Dr. Blau. Ja. Nach meinen Unterlagen hier soll Dr. Kleinhelm die Amerikaner gebeten haben, mit dem Porträt von Jagebi noch einmal zu beginnen, unter seiner Führung und mit der Kenntnis seines Falls. Das hat er auf dem Kutter geäußert. Also ich glaube, gerade jetzt, wo sich die Einzelheiten so aufdrängen, müssen wir das Gesamtthema dieser Aussprache im Auge behalten. Ich danke Ihnen, Herr Buchholz, sehr richtig. Ich erwähnte, nicht wahr, vorhin die beiden Ebenen. Zwei anscheinend selbstständige Vorgänge in einer Stadt. Die beiden desertierten Matrosen, die für das erwartete Fernsehteam genommen werden. Dr. Kleinhelm, der Archivar, dessen Fall ja nicht unerheblich ist. Jetzt berühren sich die Ebenen auf dem Kutter, nicht wahr? Fallen sie zusammen und bedingen auf einmal einander. So abstrakte Feststellungen bringen uns nicht weiter. Meine Meinung, kehren wir lieber an Bord zurück zu diesem peinlichen Schauspiel. Bitte. Ich möchte Ihnen mal was sagen. Ja, ganz bekenntnishaft. Wenn ich zum Stadtrat von Jagebi gehört hätte, wenn ich an Bord des Kutters gewesen wäre, ich hätte genau das Gleiche getan. Auch ich hätte einem Polizisten einen Wink gegeben. Ja, ich hätte ihn veranlasst, Dr. Kleinhelm zu entfernen. Wie einen unerwünschten Besuch. Malis hat erzählt, dass er mit Gewalt von Bord geholt werden musste. Mit bewährten amtlichen Griff, Polizeigriff. Aber die beiden Amerikaner sollen sich sehr für ihn interessiert haben. Sie fragten immer wieder bei Malis nach. Anscheinend haben sie nicht richtig verstanden, was los war. Oder wollten nicht verstehen. Dr. Blau hat uns leider nur dürre Tatsachen geliefert. Aber dieser Augenblick müsste noch einmal beschrieben werden. Denn da liegt nämlich wirklich alles beschlossen. Eben wird Dr. Kleinhelm von Bord gezerrt. Da kommen hinter einem mächtigen Kistenstapel drei Männer hervor. Einer mit geschulterter Kamera. Die gewaltsame Entfernung von Dr. Kleinhelm ist gefilmt worden. Und es erweist sich... Gorgol lässt aus der Ferne grüßen. Ja, also von mir aus kann Herr Gorgol Einwohner von Jagebi werden. Und es erweist sich, sage ich, dass das echte Fernsehteam bereits in der Stadt ist. Vor den offiziellen Mühen wollte man sich diskret umschauen, hier ein wenig drehen, da ein wenig. Und zufällig ist man am Hafen Zeuge geworden, wie Dr. Kleinhelm von Bord geschleppt wird. Man kommt heran, man stellt sich vor und man fragt nach. Was ist mit dem Mann? Naja, und so weiter. Als Mitglied des Stadtrats, ich würde es ablehnen, mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten. Auf Lebenszeit. Warum nicht auch das zweite Team einladen? Und dann los, zu gemeinsamer Halligfahrt. Das ist doch wohl kein seriöser Vorschlag. In dieser Situation hätte ich gehandelt wie die Mitglieder des Stadtrats. Ich wäre von Bord gegangen und hätte Fernsehen und Matrosen sich selbst überlassen. Schließlich, um es mal gelinde auszudrücken, auch das echte Fernsehteam hat sich ja nicht durch Höflichkeit hervorgetan. Bevor man eine Wohnung untersucht, meine ich, meldet man sich an. Natürlich, damit aufgeräumt werden kann, Vorhänge zugezogen, Schranktüren geschlossen. Sie handelte sich doch einwandfrei um einen Verstoß gegen die Gesetze der Gastfreundschaft. Der wahre Visor hat das Recht, unangemeldet zu kommen. Hören Sie auf, Sie machen mich wahnsinnig mit Ihrer Anspielung. Ja. Was aber wohl der Gipfel ist. Dass die Herren auf einmal nur Interesse an Dr. Kleinhelm haben. Ja, ja. Jagebi scheint nur noch aus ihm zu bestehen. Schlüsselfigur. Er wird eben Initial- oder Schlüsselfigur. Durch ihn öffnen sich, nicht wahr, Räume und Dimensionen. Dimensionen des Verstehens. Ich möchte nicht wissen, was dabei rauskommt. Eben, immerhin wurden die desertierten Matrosen verhaftet. Ja, also doch schon ein sehr gutes Resultat, nicht wahr? Im Übrigen können wir feststellen, der Stadtrat von Jagebi und das Fernsehen... Das Ausländische! Ja, ja, die sind geschiedene Leute. Da kann nun ein hergereistes Team dreimal im Namen der Öffentlichkeit anklopfen. Die Türen bleiben zu. Und mit Recht. Mit vollem Fug und Recht. Jawohl. Es geht doch darum, meine Damen und Herren. Darf ich um Gehör bitten, Herr Schurich? Ja, ja, ja. Herr Schurich, Sie auch bitte, ja? Danke. Unsere Aussprache ist, hier müssen wir leider unsere Aussprache abbrechen. Die Küche ist heute nur halb besetzt und man hat mich gebeten, das Abendessen pünktlich um 19.30 Uhr. Ja, doch, es muss sein, Sie alle, ich sage, Sie alle sind herzlich eingeladen, diese Aussprache beim Abendessen fortzusetzen, in gemütlichen Kreis. Es ist jetzt 19.20 Uhr, allen, die sich beteiligt haben, sage ich Dank. Und wenn wir nicht alle Probleme erschöpfen... Ja, aber das kann man so ja, nicht sagen. Richtig, eben der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ja, darf ich Sie jetzt also bitten? Aber im Ernst... Meine Damen und Herren, Sie hörten die Aussprache von Siegfried Lenz. Es sprachen Gesprächsleiter Friedrich W. Bauschulte, Christiansen Horst Niendorf, Westphal Axel Bauer, Puchel Thomas Struh, Leitz Benno Sterzenbach, Schurich Peter Fitz, Frau Zesch-Igelhoff Gisela Mattischent, Fräulein Ellersig Eva-Maria Mina, Brodersen Herbert Grünbaum, und Dr. Sägebiel Walter Blum. Die Regie hatte Heinz-Wilhelm Schwarz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1970. Redaktion im WDR, G. Georg Büren.